Wir baller die Ghetto-Huren, baller die Testo-Huren, baller dann per Ballermann deiner Bande den Head voll Kugeln. Das ist JBG Teil 2, die zwei gehyptesten Rapper fegen jetzt wieder durch die Szene wie zwei Kreissägenblätter. Hey yo, die zwei sind wie Dynamit, reif für die Psychiatrie. Guck uns schief an und du kriegst von 3000 Brüdern Hiebe. Dein Girl lässt ihr Kleid auf die Bühne fliegen, yeah, ich hab ein Auge auf sie, als wär sie ne Freimaurer-Pyramide. Wir schlagen dich zum Beat, JBG 2, urbane Straßenpoesie, Happy UFC. Deiner Bitch geht's finanziell nicht gut. Ich sag ihr, komm in mein Bordell, wenn du ne Stelle suchst. Und sie nimmt dankend an, wie bei Elle Jups. Ich bang dein Baby, sie erzählt ihren Ladies von meinem Mordständer. Und es zieht weite Kreise, so wie Aliens im Kornfelder. Ich hol den Basie und hau Dorfgangster den Kopf zur Brei. Währenddessen sitzt verrät Bang auf ner Bank, schaut Amis hier zu und ist Popcorn dabei. Und ich brauche sie nicht, doch bin down mit den Bitches. Sex in der Backstage, Raum mit den Chicks. Es ist der Mac mit der Frauengeschichte am Laufen der Separate Housewives. Bitch mit Untergrund durch. Es ist wie damals das Kuckloch in der Mädchenumkleide. Yeah, die Jungs starten durch. JBG 2 Rapper fliehen vor Großkaliberschüssen und begehen Selbstmord, denn nur der Tod kann sie beschützen. Ich hab Kollege im Rücken, du den Totschläger, du Krüppel. Eine Nacht mit uns, du trägst Prothesen und Krücke. JBG 2, du siehst die anderen Fotzen heimrennen. Ich verpasse ein Läufer, als würde ich vom Boxkampf einpennen. Meine Glock macht gleich Bang aus dem toten Winkel, während andere sich zum Clown machen ohne Schminke. Aus dem Hotel Hilton kommt deine Schwester in der Nacht, ey. Du bist wie Mob Deep, dein Rap ist für die Katz. Ein lächerliches Pack, gebe Wichsern Fäuste und krieg ständig neue Anzeigen wie Litfaßsäulen. Und die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. Zwei Optionen, Arsch oder Mund auf Kleines. Und du wärst gern wie wir, doch du hast den Körper einer Frau. Und warst nach der Geburt nie mehr im Körper einer Frau. Denn du bist ein Student, der für 10 Euro tankt. Legst dich auf die Hantelbank und bewegst 90 Gramm. Bläst heute Schwanz, denn es gibt Ärger auf der Straße. Jung, brutal, gut aussehen, sterben oder atmen.